Metamorphose, Underbilder, fleischende Bilder, Formen und Farben, Formen und Seiten. Mal mit Erinnerungen, seitdem wir leben, seit in der Zukunft. Metamorphose sofort, Metamorphose mit einem wenig mehr, Metamorphose unendlicher. Metamorphose die Weite zu verändern. Unsere innere Vivier bin siegen. Unsere innere Vivier in der Zeit. Unsere innere Vivier in Flüssigkeit. Unsere innere Vivier machen wir anderen. Die Sonne und der Wind erodiert mit Zeit und Raum. Andere sehen alles so far zu sterben und wieder geboren zu werden. Auch die Quanten und Elemente verbinden, ist das Leben selbst gegeben. Auch die Quanten zu Universum in seine Schönheit in Ausdruck. Mal mit Erinnerungen, seitdem wir leben, seit in der Zukunft. Metamorphose sofort, Metamorphose mit einem wenig mehr, Metamorphose ohne Licht, Metamorphose die Weite zu verändern. Der Kavalier.